Moment, nochmal. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله أربامس بمهاتسين الله زيجن هايل ومهاتسش كايت زم قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دي بشستا إن شاء الله كنتي مشيغل توت ملايت في دي فشبيتم مغا الله سبحانه وتعالى أنس die restlichen Teil der Zeit so segnen, dass inshallah diese Verspätung keinen Einfluss hat. Liebe Geschwister, wir haben gestern uns angefangen zu unterhalten über die Schlacht von Hunain. Hunain, zur Erinnerung, ist der Name eines Ortes zwischen Mekka und Taif, und das ist ein Tal, an dem die beiden großen Heere der Muslime und der Götzendiener aufeinander getreten sind. Wir haben gesagt, dass nachdem die Stadt Mekka gefallen ist und mit ihnen die Führer von Mekka, beziehungsweise manche von ihnen haben ebenfalls gesiegt, wie Abu Sufyan ibn Harb, der den Islam angenommen hat, hat die Fahne des Schirk ein anderer Stamm übernommen, der sehr eng verbündet war mit den Quraysh und vorher passiv agiert hatte, und zwar waren das die Hawazin und das Volk von Thaqif. Und wir waren beim letzten Mal so weit gekommen, dass die beiden, liebe Geschwister, aufeinander getroffen sind und der Krieg aber noch nicht angefangen hat. Und wir haben gesagt, dass ungefähr 12.000 Muslime einem Heer gegenüberstand von 20.000 Menschen, und das war sozusagen die größte historische Schlacht, was die Anzahl an Leuten angeht. Aber die gewaltigste und nennenswerteste war natürlich die Schlacht von Badr, über die wir im zweiten Jahr schon gesprochen haben. Wie dem auch sei, die Hawazin, das heißt das Volk der Götzendiener, sie sind den Muslimen zuvorgekommen und waren zuerst in diesem Tal von Hunain. Wir haben gesagt, dass sie alles versammelt haben. Kinder, Frauen, ihr Vermögen, alle Leute aus der Stadt, damit keiner flieht. Das ist sozusagen, um sich gegenseitig zu stärken, damit keiner flieht und zu seiner Frau nach Hause zurückgeht. Die sind alle anwesend. Wenn sie den Krieg verlieren, dann haben sie ihn alle verloren, entweder alles oder nichts. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte ja, wie gesagt, diese Ansammlung gesehen, hat gesagt, das wird morgen inshallah die Beute der Muslime sein. So, die Hawazin, sie wollten die Muslime zuerst angreifen, und denn ihre Einstellung bzw. ihre Bereitschaft war sehr groß, und der Führer Malik al-Nasri, der Heeresführer, hat sie nämlich aufgemuntert und sie eben auf diesen Kampf gut vorbereitet und hat ihnen gesagt, ihr habt noch nie solch ein Heer von Muslimen euch gegenüber gesehen, und deswegen hat das bei ihr noch größere Tapferkeit bzw. Mut hervorgerufen. Wie dem auch sei, die Muslime haben sich auf das Schlachtfeld begeben, bevor die Morgendämmerung, bevor die Fajr-Zeit eingetroffen ist, und an der vordersten Front waren die Reiter, mit ihnen als Führer Khalid ibn al-Walid radiallahu ta'ala anhu, und dahinter beziehungsweise vorne waren das Volk, das der Stamm der Banu Sulaym, und danach die anderen Soldaten, alle in Reihen geordnet, wie es sich gehört. Am Anfang, als die Muslime dann angegriffen haben sich die Hawazin zurückgezogen. Und sie haben sich beim Zurückziehen auf eine Art zurückgezogen, dass die Muslime dachten, sie würden sozusagen aufgeben. Und sie haben sich zurückgezogen, und beim Zurückziehen haben sie manche ihrer Sachen einfach zurückgelassen, als wären sie sozusagen davongerannt. Und daraufhin sind manche Muslime auch losgegangen und haben diese Beute sozusagen eingenommen, und sie haben gedacht, dass die Hawazin, dass die Kuffar sozusagen den Kampf aufgeben aufgrund der großen Anzahl der Muslime und aufgrund ihres starken Ansturms. Aber gleich danach gab es einen Regen, allerdings nicht aus Wasser, sondern einen Regen aus Pfeilen, die die Muslime getroffen haben. Und viele Muslime waren nicht vorbereitet auf diesen Kampf. Manche von ihnen hatten unentblößte Häupter, das heißt, sie hatten keinen Helm auf dem Kopf. Und andere waren noch jung und hatten keine Waffen mit sich getragen und haben sich nicht richtig vorbereitet gehabt auf diesen Kampf. Und die Speerwerfer der Hawazin waren sehr genau. Und deswegen heißt es in einer Überlieferung Sahih Bukhari und Sahih Muslim, dass fast kein Pfeil hat verfehlt, den sie getroffen haben. Fast kein Pfeil hat verfehlt. Und das heißt, jeder Pfeil hat irgendetwas getroffen von den Muslimen, sei es einen Menschen oder sei es ein Pferd oder was auch immer. Und deswegen, als diese Sturmflut auf sie kam mit den Pfeilen, sind viele geflohen. Erst sind die ganzen Reiter weggeflohen. Danach sind die Fußsoldaten geflohen. Danach ebenfalls die Beduinen und die Turaqa, die freigelassen aus Mekka. Wir haben letztes Mal gesprochen, dass zu den 10.000, die Mekka betreten haben, sind nochmal 2.000 von den Mekkanern dazugekommen, die erst frisch den Islam angenommen hatten. Und die waren auch eine der ersten, die auch gleich geflohen sind von diesem Schlachtfeld. Und danach der Rest der Armee und nur eine ganz kleine Schar ist standhaft geblieben auf dem Schlachtfeld. Das heißt, müsst ihr euch vorstellen, von 12.000 Menschen sind am Ende nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam und ungefähr 12 Leute um ihn herum übrig geblieben. Alle anderen sind geflohen. Und das ist eine gewaltige Sache gewesen, aber Allah subhanahu wa ta'ala verhilft zum Sieg, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Wie dem auch sei, am ersten Tag dieser Schlacht, der dauerte von Morgendämmerung bis zum Isha. Denn nachts kämpfte man nicht, gab es keine Lichter, gab es nichts. Deswegen hat man die Nacht ausgenutzt, um sich zu ruhen und wieder Kräfte zu schöpfen. Wie dem auch sei, Schlacht hat im Shawwal stattgefunden, wie wir gesagt haben, aber das war im Sommer. Und ihr wisst, die Mondmonate, die sind mal im Sommer, die sind mal im Monat, im Winter, weil das durchläuft das Ganze, alle vier Jahreszeiten. Ja, wie Ramadan manchmal im Sommer ist, manchmal im Winter ist und so weiter und so fort. Verschiebt sich ja jedes Jahr ungefähr um 10 Tage. Ja. Und in diesem Jahr war es offensichtlich sehr heiß, sodass die Muslime immer, bevor sie sich auf das Schlachtfeld begeben hatten, tagsüber, haben sie immer Schatten gesucht und Kraft getankt in den Schatten der Bäume. Und sie haben natürlich während der Schlacht, waren sie natürlich der Sonnenhitze ausgesetzt. Und man kann sich vorstellen, was das in einer Wüste bedeutet, mitten im Sommer in der arabischen Halbinsel, wo es Temperaturen von locker 40, sogar 50 und sogar weit über 50 Grad teilweise also Temperaturen erreicht. Und der Boden war sandig und aufgrund des Staubes heißt es sogar in einer Überlieferung, wird erzählt, wo es heißt, فَمَا مِنَّا أَحَدٌ يُبْصِرُ كَفَّهُ. Das heißt, wir konnten nicht einmal unsere eigene Hand sehen, aufgrund des Staubes, der aufgewirbelt war. Die Hawazin waren hingegen viel besser vorbereitet, denn sie kannten diese Gegend und sie kannten die Wege und sie kannten die Bergpfade, die sie bestens ausgenutzt hatten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er war zu diesem Zeitpunkt auf einem Maulesel namens Duldul und dieser, obwohl er eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, auf einem Pferd zu reiten, aber das ist sozusagen eine Art Zeichen gewesen, dass man standhaft bleibt. Warum? Weil mit einem Pferd kannst du, abhauen, ja, und wieder zurückkehren, schnell. Aber mit einem Esel, einem Maulesel auf dem Schlachtfeld kannst du das nicht machen, ja. Deswegen war das sozusagen ein Zeichen, dass der Prophet sagt, er wird nicht den Rücken kehren und das sollen die anderen ebenfalls nicht machen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam schaute dann auf die Muslime, wie sie vom Schlachtfeld fliehen und wie sie in den Rücken kehrten und rief sie zurück und rief sie auf zur Standhaftigkeit und während er mit seinem Maultier selbst nach vorne gegangen ist, um zu zeigen, dass es geht nach vorwärts, es geht nicht rückwärts, es gibt kein Rückwärts. Und während er sagt, rief er immer laut aus, Anan Nabiyyu la Kadhib, Ana ibn Abdul Muttalib, das heißt so viel, ich bin der Prophet, das ist keine Lüge, ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. So, um die Leute daran zu erinnern, dass sie hier auf der Seite des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kämpfen, und es gibt nur, wenn man sich auf dem Weg des Islam befindet, es gibt nur Sieg, es gibt keine Niederlage. Es gibt nur Sieg. Entweder man siegt und kriegt die Beute, oder man siegt und ist Märtyrer. Es gibt keine Niederlage für einen Muslim, wenn er als Muslim lebt und für den Islam lebt. Al-Abbas, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Abu Sufyan, dieser Herrscher von Mekka, den Islam angenommen hat, noch bevor die Muslime da Mekka betreten haben, sie beide hielten die Zügel des Maultieres des Propheten sallallahu alaihi wasallam fest, damit sein Maultier nicht zu schnell in Richtung der Feinde geht. Aber was damit gesagt werden soll, sie gehörten zu denjenigen wenigen, man sagt 10, manche sagen 12 Sahaba, nur die übrig geblieben sind und beim Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben sind. Und zu diesen 12 gehören natürlich selbstverständlich Abu Bakr und Umar und Ali ibn Abi Talib, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sah, wie sie davon fliehen, und das davon fliehen, muss man wissen, ist an sich eine gewaltige Sache, weil das nennt man al-firar yawm al-zahf auf Arabisch, das heißt sozusagen Fahnenflucht begehen, ja, das ist eine der großen Sünden. Und erst recht, wenn du natürlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Stich lässt. Ja? Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat daraufhin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, also seinen Onkel, damit beauftragt, sie zurückzurufen. Und er hatte eine unglaublich starke Stimme. Und deswegen hat er ihn dafür gewählt und hat die Leute zurückgerufen, wie es in der Sira heißt. Er hat die Leute erinnert an ihre Verträge, er hat sie erinnert an ihre Verpflichtungen, die sie eingegangen sind. Er hat sie erinnert an ihre Schwüre, die sie gemacht haben, denn sie haben unter dem Baum in Hudaybiyah haben sie den Treueschwur geleistet, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie mit ihm bleiben bis zum Tod. Und sie haben, so hat der Al-Abbas radiallahu anhu ausgerufen, hat gesagt, ja Ashab al-Shajara, o ihr, die ihr den Treueschwur geleistet unter dem Baum. Also nach dem Motto, das ziemt sich nicht für Leute wie euch, den Rücken zu kehren, nach dem, was ihr einen Großartigen geleistet habt. Und er hat die ganzen anderen Stämme wie Benul Harith und andere zurückgerufen und durch seinen Ruf, den er ausgerufen hat, wurden es dann ungefähr 80 Leute kamen dann wieder zurück oder 100 Leute kamen zurück und sie haben dann weiter gegen diese riesige Heeresmenge gekämpft. Und daraufhin hat dann eine neue Welle angefangen, ein neuer Angriff angefangen, der mit Iman erfüllt war, mit Wahrhaftigkeit erfüllt war, mit Tapferkeit erfüllt war, mit Gottvertrauen erfüllt war. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bat Allah azza wa jall in diesem Moment um Hilfe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment bat Allah subhanahu wa ta'ala um Unterstützung. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, innaka in shi'ta, innaka in tasha, la tu'badu ba'da al-yawm. O Allah, wenn du willst, dann, oder wenn du entscheidest, dann wirst du nach diesem heutigen Tag nicht mehr angebetet werden. Und deswegen, das ist eine Art, Allah darum zu bitten, dass er einen unterstützt, damit Allahs Religion weiterhin auf dieser Erde existiert und Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin als der Einzige angebetet wird. Als die Feinde diese wenigen Gruppe von Muslimen umzingelt hat, ist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dann von seinem Maultier heruntergestiegen und ist zu Fuß weitergegangen, sozusagen hat zu Fuß weitergekämpft. Und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, wenn es mal wirklich, wenn man sagt, auch um die Wurst ging, wenn es mal richtig hart wurde und hart auf hart ging, dann haben sie, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sich geschützt hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern der Gesandte alaihi wasallam, er war der Tapferste und derjenige, der am wenigsten Angst gehabt hat, und sie haben sozusagen hinter seinem Rücken gekämpft, aus Angst davor in der vordersten Front zu sein sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat keine Angst gehabt vor dem Tod, denn Allah azza wa jall wird ihn sterben lassen zu dem Zeitpunkt, an dem Allah es ihm bestimmt hat. Ob du auf dem Schlachtfeld bist oder anderswo, Und Allah macht diese Aqidah den Menschen ganz klar. Und wie gesagt, Al-Abbas hat die Leute gerufen und sie kamen nach und nach dann zurück. Und auch manche von ihnen, die nicht fähig waren mehr auf ihrem Kamel zurückzukehren, die sind dann einfach zu Fuß zurückgekehrt mit ihren Waffen und haben ihre Kamele einfach dann zurückgelassen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann während dieser Schlacht mit seiner Hand eine Erde genommen und hat diese Erde in das Gesicht der Feinde geworfen. Und da hat gesagt, Allah subhanahu, und da hat er gesagt, Shahat al-Wujuh, das heißt so viel wie, mögen die Gesichter von ihnen geschändet werden. Und er sagte, In hazamu wa rabbi Muhammad. Ich schwöre beim Herrn von Muhammad, sie werden besiegt werden. Ich schwöre beim Herrn von Muhammad, sie werden besiegt werden. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, genau, warum sagt er, sie werden besiegt werden? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet seines Propheten sallallahu alaihi wasallam erhört hat. Allah hat seinen Prophet, der Prophet alaihi wasallam hat seinen Herrn subhanahu wa ta'ala um Hilfe gebeten und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Bittgebet erhört und Allah beschreibt das im Koran al-Karim, als er sagte in Surah At-Tawbah in der 26. Aya, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. Jenach hat Allah seine Ruhe auf seinen Gesandten, auf die Gläubigen hinabgesandt. Hieraufhin hat Allah seine Ruhe auf seinen Gesandten und die Gläubigen herabgesandt und er hat Soldaten hinabgesandt, die ihr nicht gesehen habt und er hat die Ungläubigen bestraft. Und der entscheidende Satz ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala wie in der Schlacht von Badr hat er Engel herabgesandt vom Himmel, die die gläubigen Menschen unterstützt haben. Sie haben sie unterstützt, indem sie den Kuffar Angst gemacht haben und indem sie die gläubigen Menschen unterstützt haben durch Worte, wie dass sie siegreich sein werden, dass sie ihre Herzen beruhigt haben, auf eine Art, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Wie dem auch sei, diese Herabsendung der Engel war eine furchterregende Angelegenheit für die Feinde. Und es heißt, dass die Engel nur in der Schlacht von Badr mitgewirkt haben. Also nur in der Schlacht von Badr haben sie mit Waffen mitgewirkt. Ja? Aber in der Schlacht von Hunain haben sie nicht selbst mitgewirkt, Wallahu ta'ala a'lam, sondern sie sind herabgekommen, um den anderen Angst zu machen. Und daraufhin, als Engel herabgesandt worden sind, dass aufgrund dieses furchterregenden Ereignisses sind die Hawazin nach und nach geflohen. Und die Muslime sind ihnen hinterher gerannt und sehr weit sogar hinterher gerannt und haben viele von ihnen töten können und haben ihre Vermögen, ihr Hab und Gut einnehmen können. Denn die Hawazin bei der Flucht konnten natürlich nicht geordnet abziehen. Und so war es für die Muslime eine leichte Beute. Und sie konnten, wurden von den Muslimen deswegen nicht sehr viele, inshallah, gefallen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen angeordnet, dass sie ihnen hinterhergehen sollen und sie so weit verjagen sollen, wie sie so konnten, so viele töten sollten, noch wie es wie möglich war. Warum? Damit sie auf keinen Fall auf die Idee kommen, noch einmal die Muslime dort anzugreifen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann erlaubt, dass jeder diejenige Rüstung der Person, die er getötet hat, nehmen darf. Sozusagen als, normalerweise Kriegsbeute wird ja erst hinterher verteilt, aber das war sozusagen schon ein Leckerbissen im Voraus. Das heißt, wenn einer ein Schwert aus Gold hatte oder was auch immer, oder Munition oder was für Arten sie damals hatten, Pfeile und so, er durfte das dann nehmen. Und während der Schlacht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass eine Frau getötet wurde. Ja, und dann hat er gesagt, ma kanat hadihi lituqatal, das heißt, diese hätte nicht getötet werden dürfen. Warum? Weil bei einem Krieg, man greift nur diejenigen an, die einen angreifen. Man greift nur diejenigen an, die in der Armee sind. Und wenn eine Frau nicht kämpft, dann warum greift man sie an? Frauen und Kinder und alte Leute, die nicht am Krieg beteiligt sind, sie dürfen natürlich nicht getötet werden. Und er verbat auch sallallahu alaihi wasallam, dass man also die Kinder tötet, weil die haben mit dem Krieg ja gar nichts zu tun. Weil er mitbekam, dass manche Muslime das tun würden. Ja? Deswegen hat er es ihnen verboten. Und dann sagte man zu ihm, innahum awladul mushrikin, sie sind doch die Kinder von den Götzendienern. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ala inna khiyarakum awladul mushrikin. Die Besten von euch sind auch Kinder von Götzendienern. Die Besten von euch sind auch Kinder. Das heißt, wird er ihnen sagen, ihr wart auch mal so. Und also darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ihr habt keine Sünde, nur weil eure Eltern so waren. Genauso wie diese Kinder haben keine Sünde, nur weil ihre Eltern so sind. Und dann sagt er, kullu nasamatin tuladu illa ala al-fitra hatta yu'riba anha lisanuha. Er sagte, alayhi salatu wassalam, eine Überlieferung, die umstritten ist. Er sagte, jedes lebende Wesen wird gemäß der natürlichen Veranlagung geboren. Jedes lebendige Wesen, das heißt jeder Mensch, wird als Muslim geboren. Wird gemäß der natürlichen Veranlagung. Hatta yu'riba anha lisanuha. Bis, sinngemäß, bis er zu sprechen beginnt. So, oder bis er anfängt, über sich selbst was auszusagen. Also gemeint ist, wenn er älter wird, kann sein, er entscheidet sich für eine andere Religion. Das ist was anderes. Ja? Aber prinzipiell, diese Kinder sind ja noch schuldlos, schuldunfähig und deswegen kann man ihnen nichts antun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diejenigen Leute, die vom Schlachtfeld geflohen sind, nicht kritisiert. Er hat sie nicht angegriffen. Als Sulaym al-Ansariya radiallahu ta'ala anha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, als Sulaym zum Propheten sagte, dass er doch diese Freigelassenen, die Tulaqa aus Mekka töten soll, weil sie geflohen sind, sagte er, sallallahu alaihi, inna Allah qad kafa wa ahsan, das heißt sinngemäß wie, Allah war unsere Genüge und er war die beste Genüge, die man sich vorstellen kann. Also, das heißt, die Sache ist erledigt und Allah subhanahu wa ta'ala hätte nicht diese Unterstützung gehabt, gesandt, wenn er nicht zufrieden gewesen wäre mit den Leuten, die teilgenommen haben. Und Sulaym übrigens, sie hat selbst auch in dieser Schlacht mitgekämpft mit einem Dolch und hat sich verteidigt, wenn man sie hat versucht anzugreifen, wie es in der Sira heißt. Die Getöteten in der Schlacht von den Feinden, von den Hawazin, waren weißt du, manchmal habe ich gesagt Thaqif und Hawazin. Das sind die beiden Stämme, die sozusagen die Flaggen der Götzendienerei jetzt tragen. Okay? Sie führen diesen Krieg im Namen des Götzendienstes. Aber die Schlacht hier, die war mit Hawazin. Okay? Die Thaqif, der Stamm von Thaqif, der in Taif ist, darüber wird später gesprochen. Mit denen gibt es noch eine extra Auseinandersetzung. Also das alles hier geht um den Stamm Hawazin. Die Leute, die bei Hawazin gestorben sind, waren ungefähr, man sagt, 72. Und natürlich damals, liebe Geschwister, das ist nicht wie heute. Heute, die Leute schmeißen eine Bombe von oben, sterben schon 72 durch eine Bombe. Ja? Aber hier, das ist, 72 ist viel. 72 ist viel. Das heißt, 72 Mal in einem Duell ist jemand gefallen. Okay? Wie gesagt, 72 von den Banu Malik, die auch beim Thaqif waren, das heißt, also waren auch Soldaten dabei, natürlich von dem anderen Stamm Thaqif, wie eben Ishaq überliefert, und weitere zwei aus Verbündeten von dem Thaqif und 300 von einem weiteren Stamm, dem Banu Malik, die von den Muslimen, eine Kompanie, die von Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu geführt wurde. Und Abu Talha radiallahu anhu, er selbst hat 20 Leute getötet und hat ihr ihre Rüstung bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und es wurden Hunderte von den Banu Nasr getötet und auch von den Banu Ri'ab und so weiter und so fort. Insofern gab es sehr viele Gefallene auf der Seite der Hawazin und auf der Seite der Thaqif. Und nicht nur sind Leute gefallen, sondern es gab auch viele Kriegsgefangene. Und zwar sagt man, also Sa'id ibn Musayyib ist einer der Tabi'un, radiallahu anhu, rahimahullah, er berichtet uns, dass 6000 Leute kriegsgefangen genommen worden sind. 6000, ja, das ist also die Hälfte der Armee. Nee, nicht die Hälfte, Entschuldigung, weniger als die Hälfte, aber es ist schon eine riesige Menge. Und das Vermögen, das die Muslime bekommen haben durch diese Schlacht, war 4000 Silbermünzen. 4000 Silbermünzen. Und Kamele waren es 24.000 Kamele. Also das ist eine riesige, also das ist so, das geht wie man heute sagt, Millionär, Milliardär oder sowas, ja. Also 24.000 Kamele. Und Schafe, heißt es, waren es 40.000 Schafe. Also eine richtige Beute war das. Und die Sache spielt eine riesige Rolle. Ihr werdet sehen, jetzt im Laufe des Jahres, inshallah, die Sache hier, diese Zahlen, haben eine große Rolle gespielt, nämlich einen riesigen Konflikt, nämlich später. Und natürlich gab es auch Pferde und Kamele und Esel und aber die Quellen sagen jetzt nicht genau von diesen anderen Tieren, wie viele es gewesen sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber, und das ist die entscheidende Sache, er hat diese ganzen Tiere und die ganzen Kriegsbeute hat er in einer Ortschaft namens Jirana gelassen und dann ist er später nach Taif, wie wir sehen werden. Und erst wenn er zurück war, als er zurückgekommen ist aus Taif, hat er die Kriegsbeute verteilt. Okay? Erst später hat er die Kriegsbeute verteilt. Das ist also, wie gesagt, eine riesige Kriegsbeute gewesen. Und von den Muslimen, wie viele sind da gefallen? Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, der Historiker, sagt, dass 4 Leute gefallen sind. Also gestorben sind, getötet worden, 4 Leute. Und verletzt wurden natürlich einige, unter ihnen Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Abi Aufa, Khalid ibn Walid, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Der Grund war wahrscheinlich, dass während dem Fliehen, beim ersten Angriff, während dem Fliehen, als sie den Rücken gekehrt haben, waren sie natürlich eine einfache Beute, gerade für die Leute, die mit Pfeilen schießen. Und was auch deutlich darauf hinweist, dass die Muslime wenig Verluste hatten, war, dass sie nämlich nach dem Kriegsende, sind sie den Leuten, wie gesagt, noch hinterhergegangen und haben sie versucht, weit zu verjagen. Und nach weniger Zeit haben die Muslime sich schon gewandt in Richtung Taif, um dort die Stadt zu umzingeln, wie wir inshallah demnächst sehen werden, also den nächsten Unterricht inshallah sehen werden. Das heißt, sie haben nicht lange gebraucht, um ihre Kräfte zu sammeln. Na, die Araber natürlich außen herum, ihr wisst ja, wir sind ja im 8. Jahr. Und die Araber außen herum, das heißt, die ganzen anderen arabischen Stämme, die nicht beteiligt waren bei diesem Krieg, sie waren natürlich sehr gespannt auf die Lage und auf das Ende. Denn Quraysh ist gefallen und jetzt Hunayn, die Hawazin sind gefallen. Es bleibt nur noch Taif und der Stamm von Thaqif übrig und das war's fertig. Das sind die wichtigsten Stämme. Wenn sie besiegt sind, dann alle anderen werden in den Islam eintreten, automatisch. Weil die richten sich nach dem Stärksten, der Stärkste Islam wird. Und deswegen, wir sind am Ende des 8. Jahres. Wir sind im 10. Monat des 8. Jahres. Und deswegen, das 9. Jahr nennt man auf Arabisch Amul Wufud. Das heißt, das ist das Jahr der Gesandtschaften. Das ist das Jahr der Gesandtschaften. Weil im 9. Jahr sind die Gesandtschaften aus der gesamten arabischen Halbinsel nach und nach gekommen, um den Islam beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam anzunehmen und sich zum Islam zu bekennen. Und deswegen, wie gesagt, war das eine sehr, sehr wichtige Schlacht, weil das eben die stärksten noch übrig gebliebenen Gruppen nach Quraysh gewesen sind. Hawazin und Thaqif. Wie dem auch sei, an dieser Stelle, inshallah, machen wir Bismillah Stopp. Und beim nächsten Mal, bi'ithnillahi ta'ala, werden wir uns unterhalten über eine neue Schlacht. Und zwar geht es um die Schlacht von Taif, beziehungsweise der Feldzug oder der Angriff von Taif. Denn